Hallo, herzlich willkommen zur Rios Wochensicht, die Folge 11 oder die Woche 11 2013. Google und der Geek-Beschuss heißt diese Ausgabe und das kommt nicht von ungefähr, denn ja, was ist die Woche passiert? Ganz klar, Google hat sich unbeliebt gemacht, ja, einen, wie man so schön im Neusprech sagt, Shitstorm hervorgerufen, ja. Was hat Google gemacht? Sie haben gewagt, ein Produkt von ihnen einzustellen. Ja, also ein eigenes Produkt wird nicht mehr weitergeführt und das hat eben zu diesem massiven Shitstorm geführt, der noch nicht ganz überstanden ist. Also es gibt da Petitionen ohne Ende und ja, also es wird noch einiges wahrscheinlich an Konsequenzen geben von der Community. Und es ist auch eine tragische Geschichte, sage ich mal. Ja. Also zunächst mal Google Reader. Viele wissen gar nichts damit anzufangen. Und das ist genau das Problem. Google Reader, ein RSS-Reader. Und das Problem ist, dass die meisten Leute gar nicht wissen, was das ist. RSS, Google Reader, was denn das? Ja. Denn die Nutzerzahlen waren eben sehr, sehr gering im Vergleich zu anderen Projekten. Ja, Google denkt dann natürlich an eine globale Größenordnung. Ja. Das Problem ist allerdings, dass eben Google Reader hauptsächlich von den Profis genutzt wurde, von den Hardcore-Internet-Usern. Und auch ich habe Google Reader massiv genutzt. Ja, und das für beide, für die Podcasts, die ich mache, für beide und für anderen Sachen, mich auf dem Laufenden zu halten. Das Problem ist 1500 Artikel pro Tag bei etwa 46 Seiten. Ja, manchmal sind es sogar auch noch mehr. Das kann ich nicht mehr überblicken ohne einen vernünftigen RSS-Reader. Das ist klar. Ja. Wenn man eine chronologische Abfolge sehen will und auch sicher sein will, dass keine Nachricht verloren geht oder man die übersieht, dann muss ein RSS-Feed her. Dann reicht noch nicht mal, wenn man die Originalseite besucht, denn da kann man nicht sehen, was man sich schon angeguckt hat oder nicht. Ja, da sieht man nur, was eben gepostet wurde, beispielsweise in einem Blog, aber nicht, ob man das jetzt da tatsächlich schon erörtert hat. Und entsprechend muss man dann nochmal da nachschauen. Unter Umständen verliert man da eben wertvolle Zeit und das ist nämlich genau das Thema, wertvolle Zeit, 1500 Artikel, ja, wenn man die einzeln aufruft und alle Blogs rumsurft und diese Artikel einzeln raussucht, dann kann man das kann man vergessen, ja, das geht einfach nicht. Und da ist nämlich das große Problem, dass eben viele Journalisten auch jetzt vor den Kopf gestoßen sind, weil die nämlich Google Reader als ihr Hauptrecherchetool benutzt haben. Tja, so sieht das aus, ne? Die sind jetzt stinkesauer deswegen, weil Google hat nämlich angekündigt, dass am 1. Juli der Google Reader den Betrieb einstellt. Ich sag's gleich von weg, echte Alternativen gibt es keine. Ja? Diese ganzen Sachen wie Feedly und so weiter, das sind eigentlich Casual News Reader. Und wenn die da jetzt nicht, sag ich mal, so eine Pro-Ansicht einführen, dann ist es kein Ersatz für Google Reader. Google Reader war schnell, die Post tabellarisch aufgelistet, so dass man eben ruckzuck da durchforsten konnte. Und da braucht man keine schön arrangierte News-Meldung mit Bildchen an der richtigen Position und so weiter. Ja, das ist für die Casual News Reader, für die Leute, die einfach mal so ein paar Nachrichten durchlesen wollen, ja, das ist so das Wichtigste am Tag oder so, ja, da ist es gut, aber wenn man eine tabellarische Übersicht braucht von 1500 mehr Artikeln am Tag, das geht eben so nicht, ja. Okay, also, das ist eben jetzt das Problem und der Ursprung für diesen ganzen Mist, der momentan im Internet kursiert. Ich hab's vor einiger Zeit auch schon geschrieben in meinem Blog, dass eben die Gefahr durchaus besteht, dass Google Reader bald eingestampft wird. Und das Gerücht, das hält sich ja auch schon seit einigen Monaten. Ja? Eigentlich schon seit über einem Jahr. weil Google hat den Reader immer sehr stiefmütterlich behandelt in den den letzten Monaten, letzten Jahren. Und da war eigentlich abzusehen, dass das Produkt es irgendwann nicht mehr weiterschaffen wird. Ja. Trotzdem haben sich alle darauf fixiert und verlassen. Und jetzt ist das Geheule natürlich groß. Auch ich weine dem Google Reader durchaus die ein oder andere Träne nach. Nur wir müssen uns wohl damit abfinden, dass der Google Reader ein Service ist, ein Produkt ist von Google, dass die über die Nutzerzahlen genau Bescheid wissen und dass Google das als nicht weiter finanzierbar sehen bei der Menge der Menschen, die eben Google Reader nutzen, diesen weiter zu betreiben und Serverkapazität zur Verfügung zu stellen, etc. Hinzu kommt ja auch noch die zunehmende rechtliche Sache, die Google da wohl bald gegenüberstehen wird, ja? Sprich Leistungsschutzrecht. Ob da sowas wie Google Reader überhaupt da reinfallen würde in dieses Raster, das ist stark zu bezweifeln. Doch ich glaube kaum, dass Google jetzt noch an dieser Front eine weitere Linie eröffnen will, ja. Und von daher ist es auch da unter Beschuss. Und das ist ja auch nicht nur in Frankreich so, Entschuldigung, in Deutschland so, sondern auch in Frankreich wird Google ja, hat sich Google ja erstmal müssen einigen, ja. Und wer weiß, was da noch kommt. Gut, das wird nicht das ausschlaggebende Problem sein. Das ausschlaggebende Problem wird eben sein, dass all das, die Kosten, die rechtliche Unsicherheit, eben nicht, ich möchte eigentlich vom RSS-Reader nicht von einer rechtlichen Unsicherheit sprechen. Eigentlich gibt es keine, ja. Aber ihr wisst ja, momentan sind die Idioten sehr weit oder es ist sehr groß in Aktion und ja, dann könnte man das auf jeden Fall auch schon ins Auge fassen. Ja, so absurd es auch klingt. Das Leistungsschutzrecht ist auch absurd und ne. Aber auf jeden Fall, das alles, dieser Aufwand will Google eben nicht betreiben für, was weiß ich, schätzungsweise 20.000 bis 30.000 Nutzer. Auch wenn das eben die Pro-Nutzer sind, die sehr viel damit machen. Das ist aber auch gleichzeitig das Problem. Ja, ich meine, was ich alleine schon mit den 1.500 Artikeln für einen Traffic verbrauche, ja, da wird es einem schwindelig. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, ja, in den Redaktionen wird das vielleicht, in den größeren Redaktionen wird das vielleicht noch viel intensiver genutzt werden. Und dann kommt da einiges zusammen. Das alles muss bereitgestellt werden. Aber von dem Endnutzer sozusagen hat Google da nichts weiter. Ja. Und ob das, inwieweit der Google Reader überhaupt Google etwas gebracht hat, ja, das ist auch eine Frage. Egal, auf jeden Fall ist für mich die Entscheidung durchaus nachvollziehbar, auch wenn ich ja, das am liebsten rückgängig machen würde. Ja, ich kann es nicht. Vielleicht macht es ja noch Google, denn was da im Internet alles abgeht, das ist eigentlich, ach, das ist eigentlich schon nicht mehr normal, ja. Da müssten sich einige Leute aber auch schon mal schämen für diese Diskussion, die da stattfinden. Der wird Google als böse bezeichnet, weil sie den Reader einstellen. Hallo, geht's noch? Das ist ein Produkt, ein Service und jede Firma hat das verdammte Recht, ein Produkt einzustampfen. Das passiert am Tag zigtausend Mal. Bei X Firmen passiert das, ja, und keiner regt sich drüber auf. Und wenn dann eine Firma ein Produkt einstampft, das von den normalen Leuten überhaupt nicht genutzt wird, nur von ein paar Power-Usern, dann davon dann sprechen, dass das Google böse wird. Also ich weiß nicht, was das immer mit dem Böse da sowieso zu bedeuten hat, ja, keine Ahnung. Naja, egal. Also die Diskussionen sind auf jeden Fall heftig. Möglicherweise gibt es da noch andere Konsequenzen. Einige User haben gedroht, jetzt deswegen wegen dem Reader die Nutzung von allen Google-Diensten komplett einzustellen und zu der Konkurrenz zu wechseln. Ja, vermutlich war Google Reader dann sowieso das Einzige, was sie damit ernsthaft genutzt haben und die anderen Dienste sowieso nicht ernsthaft. Schon würde es jemand nicht sagen. Also ehrlich gesagt, trotzdem, dass ich den Reader für die Podcasts eigentlich unbedingt brauche. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll ab 1. Juli. Ja, das wird sich erst noch zeigen. Da muss noch eine Alternative her. Ja, das geht so nicht. Ja, ich werde da einiges ausprobieren, aber komme ich gleich noch dazu. Wenn die Leute auch ernsthaft die anderen Dienste benutzt hätten, also ich könnte nicht allein wegen Google Reader jetzt von Google komplett weggehen, dann würde ich mich ja noch mehr bestrafen, dann würde gleich gar nichts mehr funktionieren, dann kann ich gar nicht einen Podcast einstellen. Ja. Und zwar in der Tat, weil der Podcast kommt auch über einen Blog von Google, ja, und Artikelzusammenstellung liegt bei Google Drive und was weiß ich noch alles. Also das wäre absolut undenkbar. Ja. Von daher zeigt das natürlich auch, dass die Nutzer, die da jetzt drohen, komplett mit Google abzuschließen, sowieso nur den Reader benutzt haben, warum auch immer. Ich kann es jedenfalls aus dem Sicht da verstehen, dass es der beste RSS-Reader war, den es auf jeden Fall gab. Offline wie online ist vollkommen egal, das war der beste, endgültig. Boom, zack. Ja, was man damit alles machen konnte, das wissen auch viele Nutzer nicht, dass man zum Beispiel Custom Earls anlegen kann, auf denen zum Beispiel die Artikel weitergeleitet werden. Also mit einem Mausklick konnte man den ganzen Artikel auf andere Dienste beispielsweise umleiten. Ja. Und das konnte man auch noch frei definieren. Ja. Also nicht nur ein paar vorgegebene, sondern konnte man eigene einführen. So, wenn man die Posting-Struktur kennt, ist das absolut kein Problem gewesen. Ja, für Blogger also ein unabdingbares Tool. Und jetzt wird einem das weggenommen. Und das ist eben die ganze Sache, ja. Das, so fühlt sich das eben an, es wird einem weggenommen. Ja. Aber, wie gesagt, da muss man einfach sehen, dass die Profi-Tools, ja, sind keine Massenware. Und Google Reader war nie etwas anderes als ein Profi-Tool. Ausschließlich für Profis. Ja. Weil möglicherweise war das vielleicht mal gedacht, dass es in den Mainstream reingehen sollte. Das ist nie passiert und das kann man auch verstehen. Mainstream ist vielleicht sowas wie Feedly, ja, aber auch das ist noch weit davon weg. Google Currents ist auch so ein Reader, aber im Prinzip ist es so, das sind, ich sag immer, diese Casual Newsreader, ja, einfach so zum, ja, Blättern durch ein paar Nachrichten. Aber nichts, was man eben da beruflich macht oder so. Ja, das ist keine richtige Übersicht, keine chronologische, vollständige Übersicht, die man schnell durchforsten kann, sondern das hat wieder ein ganz anderes Zielpublikum. Und der Google Reader war in dieser Form niemals ein Tool, was die Masse benutzt hat. Also wenn man von 100 Computerbesitzern einen findet, wo Google Reader genutzt hat, ist das schon okay, ja, weil die Leute eben da nicht überhaupt gar nicht wissen, was das überhaupt ist. Ich habe mal hier einen Bekannten von mir überhaupt was von RSS erzählt, der wusste überhaupt gar nicht, dass es sowas gibt, ja. Und dann ist er natürlich erschrocken und das war noch ein Blogbetreiber, das muss man mal vorstellen. Ja, und dann ist er erschrocken. Ja, Moment, aber wenn doch in meinem Blog ein RSS-Feed drauf ist, ja, dann geht ja niemand mehr in meinen Blog. Ich sage, ja, mach dir darüber mal keine Gedanken, das ist sogar gut für deinen Blog, weil dann wird dein Blog weiter verbreitet und die Leute lesen deinen Artikel und das kann nur gut sein. Ja. Und das hat er dann eingesehen. Aber die Tatsache, dass es Blogger gibt, die noch nicht mal wissen, dass sie einen RSS-Feed haben, das ist schon bezeichnend. Und dann sagt man mal, die Konsumenten, dass die das dann nicht wissen, dann braucht man sich nicht zu wundern. Also, das Problem ist eben, was Google da, finde ich, falsch gemacht hat, ist, die hätten den Google Reader jetzt einfach kostenpflichtig machen sollen. Ja. Vielleicht sind sie zurückgeschreckt, weil es ja auch sehr negative Auswirkungen gegeben hat, als sie Google Maps für kommerzielle Anbieter, wohlgemerkt nur für kommerzielle Anbieter, ja, kostenpflichtig gemacht hat, bei einer gewissen Anzahl von API-Aufrufen, ja, API-Aufrufen. Das hat auch für wieder solche Postings gesorgt, wie von wegen, ja, jetzt wird Google böse und so weiter. Ja, Schwachsinn. Aber hätte das Google jetzt bei dem Reader auch so gemacht, wäre das schon mal besser gewesen, weil dann hätten die Profis können einfach mal ein paar Euro rüberwachsen lassen. Ja, hätte sich dann vielleicht auch der Server rentiert. Hätte ich auch gemacht. Und dann hätten die eben Google Reader weiter nutzen können. So ist Google wieder weg. Der Shitstorm ist kaum noch aufzuhalten im Internet. Ja, die Leute lesen nur noch, Google wird jetzt böse, stampfen Produkten ein, wissen gar nicht, um was es geht, labern dumm rum, sorry, dass ich das jetzt so knallhart sag, in den Diskussionsforen, Hauptsache mal wieder gegen Google geschimpft, ja. Naja. Also ich bin überhaupt nicht froh, dass es hier dass Google hier sich entschlossen hat, den Google Reader einzustellen. Überhaupt nicht. Das ist für mich eine mittlere Katastrophe. Aber deswegen jetzt zu sagen, Google ist böse, weil sie ein Produkt von sich eingestellt haben, ist das nochmal, ist vollkommen sinnbefreit, ja. Und ja, geht einfach nicht. Ja, also wie gesagt, es kam nicht überraschend, dass das passiert ist. Die Leute haben es eigentlich auch gewusst und trotzdem haben sie keine Alternativen gesehen. Interessant war ja auch, dass viele alternative Anbieter, die sowas Ähnliches machen wollten wie Google Reader, ja, fast alle gescheitert sind, ja, und dann eben ihren Dienst eingestellt haben. Ja. Und ich sag mal so, das wird einen Grund haben, warum das passiert ist. Hier Dave Weiner sagt natürlich, das hat oder lässt andeuten, dass es an dem Google Reader gelegen hat, dass die anderen keine Chance hatten für einen anderen Reader. Vielleicht weil das so gut war, aber ich glaube, das kann man nicht gelten lassen. Ich glaube einfach, dass es nicht genug Leute gibt, die sowas nutzen, damit man das monetarisieren kann. Ja? Und wenn Feedly jetzt einen riesen Andrang kriegt und können kein Geld reinholen mit ihrem Service, dann sehe ich da auch schwarz. Dann wird Feedly vielleicht der Nächste sein, der umgeht. Ja? Weil wenn Feedly von Profis ausgenutzt wird, die Riesenmengen an Daten haben, die über ihren Server laufen und kein Geld dafür bekommen, ja, dann müssen sie irgendwann dicht machen, das ist doch klar. Ja? Ah, na gut, also, auf jeden Fall, damit ist Google Thema Google Reader für mich erledigt. Muss mich damit abfinden, wenn sich Google anders entschließt, auch gut, dann bleibe ich bei Google Reader, ansonsten muss ich mal gucken, was ich da mache. Ich bin momentan dabei, mit Google Plus irgendwie was zu machen, da gibt es noch ein paar Probleme zu lösen, brauche einen Workaround, weil es eben so nicht einfach möglich ist, wenn man in spezielle Zirkel geht, die man sich ja anlegen könnte, ja, zum Beispiel einen Zirkel Android machen, da kommen alle Android Seiten rein, ja, die über Google Plus natürlich posten und dann hätte man eine Übersicht. Ja, geht leider nicht, weil man die nicht chronologisch ordnen kann. Jedenfalls nicht in der Circle Ansicht. Ja, ich probiere jetzt da mal was über die Suchen, aber naja, ob das wirklich so das Wahre ist, kann ich noch nicht sagen. Muss ich erst noch rumtesten. Ja. Ansonsten, ich weiß nicht genau, ob RSS und wie lange sich RSS noch halten kann. Auch darüber habe ich spekuliert. Also als Podcast-Verbreitungsmittel sicherlich, ja. Aber ob das jetzt hier außerhalb von Podcasts, Netcasts hier noch ausreicht, um RSS bei den größten Betreibern, Webseitenbetreibern am Leben zu erhalten, das wird sich dann noch zeigen, wenn die jetzt eben die Nachricht bekommen. Ja, Google zieht sich von RSS komplett zurück. Warum sollen wir das dann noch anbieten? Wisst ihr, wie das geht? Okay. So, nächstes Thema. Mindestens genauso kontrovers. Wobei ich da nur eine kurze Notiz hier loswerden will, denn da werde ich nochmal ausführlich darüber sprechen im Uncast, der anschließend aufgezeichnet wird. Führungswechsel bei Android. Der gute Andy Rubin, Chef der Android-Division bei Google, tritt zurück und Larry Page hat bekannt gegeben, dass Sundar Pichai den Android-Bereich übernimmt. Das Besondere daran ist, dass eben Sundar Pichai der Chef bisher von Chrome, Chrome OS und Google Apps ist und dass er jetzt auch Android übernimmt. Ja. Und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, was es da für Spekulationen gibt. Genauer werde ich das, wie gesagt, im Uncast nochmal ausführen. Das wird ein großes Thema sein. Und es ist auf jeden Fall ein Riesenereignis. Wer weiß, was das noch für Konsequenzen dann haben wird, dass der Chrome OS-Chef jetzt das Android-Team übernimmt. Apropos Chrome OS, ja, der Chromebook Pixel, der kommt sehr gut an bei den modernen Nutzern, ja. Jeff Jarvis hat da einen Artikel veröffentlicht, auch übrigens über auch da mit Reader noch etwas mit reingeschrieben. The Google's Life. Und Jeff Jarvis ist ja Professor of Journalism an der Universität in New York. Und er benutzt seit einiger Zeit ausschließlich Chrome OS mit einem Samsung Chromebook. Und er kommt damit ausgezeichnet zurecht. Und er hat hier auch immer und immer wieder eindrucksvoll demonstriert, dass man nicht mehr braucht als ein Chrome OS Zugang. Beziehungsweise ein Internetzugang mit Chrome OS. Mehr braucht man nicht. Ja. Die Leute, auch wenn man es sich kaum vorstellt, ja, einfach mal selbst auch auf das eigene Verhalten schauen, da wird man ganz schnell feststellen, dass man fast nur im Internet ist. Ja, also, wie gesagt, das spricht natürlich wieder nur normale Benutzer an, Entwickler zum Beispiel nicht. Ja. Jeff Jarvis konnte jedenfalls seine journalistische Arbeit damit wunderbar machen. Ja, ohne Probleme. Und wenn das jemand nicht kann, dann nur deswegen, weil er nicht will. Ja, er will nicht. Und das ist nämlich ein Unterschied. Man könnte aber. Das ist der springende Punkt. Und nun hat eben Google diesen Chromebook Pixel herausgebracht, der mit, im Gegensatz zu den anderen Chromebooks, ja, mit grandiosen Leistungsdaten glänzt, ja, das beste Display, das man bisher bekommt an einem Laptop, und das Ganze eben mit auf vernünftigen Prozessor gekoppelt, und das macht dann eben Spaß. Touchscreen-Display ebenfalls ein wichtiger Punkt für diesen Pixel. Ja, und das Thema ist dann eben, wie kann es sein, dass große Teile oder viele Publikationen in der Presse den Chromebook Pixel so heruntermachen? Ja, das sage ich natürlich erstmal klar, weil das von Google ist. Das ist ja Chromebook, das ist schon mal ganz schlecht, und dass eben die, noch viele, sag ich mal, veraltete Ansichten bestehen über das Arbeiten mit einem Computer. Ja. Die Cloud ist etwas, der man misstraut. Ja. Man denkt, man oder man sagt, ja, dann kann ich ja gar nicht offline arbeiten. Das ist erstmal falsch. Es gibt natürlich Möglichkeiten, offline zu arbeiten, auch auf einem Chromebook. Aber schaltet doch mal euren Router aus. Und dann macht mal einen Tag am Computer was. Und dann werdet ihr feststellen, wenn ihr ein normaler Nutzer seid, dass ihr so gut wie gar nichts mehr machen könnt. Ihr habt immer das Internet benutzt. Immer. Ja, es geht gar, was soll man denn noch machen? Und immer spielen kann man mehr ohne Internet, ja. Tut euch mal ein neues Spiel installieren und versucht es mal ohne Internet zu starten. Geht nicht. Nur noch mit Internetverbindung, ja. Oder, was man eben sonst macht am, im Ding, Mail checken und so weiter. Tja, ihr könnt zwar die Mails offline bearbeiten mit eurem E-Mail-Programm, wenn ihr sowas wirklich noch nutzt, ja, und so ein paar Generationen hinten dran hängt. Aber, das heißt nicht, dass ihr dann auch wirklich was Vernünftiges damit machen könnt, ja. Ihr könnt zwar die E-Mails lesen und vielleicht auch ein paar schreiben und dann eben den Spoolpuffer legen, ja, und warten, bis ihr wieder eine Internetverbindung habt, aber ihr braucht dann wieder eine Internetverbindung, so. Und heutzutage mit den Flatrates, die eben nicht mehr zeitbasiert sind, sondern höchstens noch volumenbasiert, ja, spielt es also keine Rolle, ob ihr dauerhaft online seid oder nicht. Im Gegenteil, manche Betriebssysteme, auch wenn es ein reguläres Offline-System ist, funktionieren ja noch nicht mal gescheit ohne Online-Verbindung. Bestes Beispiel ist das Windows 8. Ja, da kann man wichtige Teile des Systems ja gar nicht mehr nutzen ohne Online-Verbindung. Also, es ist eben mal eine Sache, die Offline ist weg, Online ist hier, ist die Zukunft, ist nicht die Zukunft, ist die Gegenwart. Die Gegenwart, die Zukunft wird vielleicht wieder was ganz anderes sein. Es ist die Gegenwart. Und deswegen sehe ich den Chromebook Pixel als Topgerät drin, als Topgerät an. Ja. Aber, und jetzt kommt das Aber wieder, der Preis ist leider eben ziemlich hoch. Ja, es ist ein tolles Gerät. Ja, das wird vielleicht bei dem einen oder anderen als Prestigegerät benutzt werden, aber als Massenprodukt bei dem Preis kaum geeignet. Ja. Selbst wenn man denn sagt, mir ist das vollkommen egal, ob ich online oder offline bin oder ob ich sowieso, ich mache sowieso nichts anderes außer Cloud-Dienste, ja, was für mich zum Beispiel zutrifft. Aber dann bleibt immer noch der Preis, weil ich kann das, sage ich mal, auch mit einem Laptop machen für 500, 600 €. Ja. Da brauche ich eben nicht unbedingt dann diesen Pixel. Ja, hat dann natürlich kein Touchscreen. Ja. Und ja, hat keine so schöne Auflösung. Aber das Prinzipielle, das kann ich tun. Nun gut, also, Chrome Pixel kommt aber dann eben bei den Leuten sehr gut an, die das Nutzverhalten haben in der Cloud und das nötige Kleingeld haben. Ja. Da sind dann die Reaktionen äußerst positiv, so eben wie auch die Reaktion von Jeff Jarvis. Dann noch was passiert. Ein deutsches Gericht hat die LGPL bestätigt. Und damit ist die LGPL, also die Lesser GNU Public License, oder GNU Lesser Public License, rechtskräftig. Ja. Und das heißt, die Firmen müssen sich auch an diese Lizenz halten. Hintergrund war, dass diese UDF-Bibliothek in Wieso, mein Büro 2009, wegen Nichtbeachtung dieser Lizenz eben verklagt worden war. Dem wurde jetzt also entsprochen. Und damit hat zuerst mal dieses Gericht das anerkannt, ja, diese Lesser GNU Public License, die LGPL. Und die Ad Hoc Data Service GmbH muss jetzt 15.000 € zahlen, deswegen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein großer Erfolg für die GPL, ja, für die GNU Public License, ein sehr, sehr großer Erfolg. Und das sollten die Firmen dann vielleicht auch die nochmal ganz genau durchlesen und sich entscheiden, das zu nutzen oder nicht zu nutzen. Wenn man denn freie Software nutzt, dann muss man eben auch diese LGPL, die freie Software oder die Lizenz unter der diese freie Software steht. Es gibt ja verschiedene, es gibt ja auch zum Beispiel die FreeBSD-License. Die muss man dann respektieren. Oder man lässt einfach die Finger davon und muss eben was Eigenes programmieren. Ja, dazu hat dann die Firma das Recht noch. Weil die Softwarepatent würden dann wieder natürlich was anderes sagen, aber die Open Source Programmierer sind ja nette Leute, ja, nicht so wie die Commerzprogrammierer, und die verzichten dann natürlich darauf. Also das heißt, man könnte das eben dann nachprogrammieren. Übrigens, mich würde mal interessieren, wie das denn aussieht. Man hat zum Beispiel ein Open Source Programm auf der GPL programmiert oder mit der GPL programmiert, veröffentlicht das. Es kommt eine andere Firma, programmiert diese Funktion nach und lässt die dann patentieren in irgendeinem Land. Wie sieht das dann aus mit der Open Source Software? Ja. Ja. Also ich meine, Prior Art könnte man dann vielleicht geltend machen, aber das ist schon ziemlich skurril, diese Situation, die da auftreten würde. Dann. Naja. Ja, dann noch die erste registrierte Domain. Die wird 28. Also die allererste Domain, die registriert wurde, ist symbolics.com. Ja, und ich weiß gar nicht, was das jetzt genau für eine Seite mittlerweile ist. Ja, also richtig kann ich das nicht erkennen, wenn ich diese Seite aufrufe. The first and oldest registered domain name heißt es. Gleichzeitig sieht das eher aus, als ob das eher irgendwie so ein Domain-Vertreiber wäre. Also, naja, schade eigentlich. Aber auf jeden Fall ist es von dem historischen Aspekt aus gesehen eine interessante Geschichte. 28 Jahre her, dass die erste Domain registriert wurde. Und ich weiß nicht, ob man sich damals schon vorstellen konnte, ja, dass es jemals so weit mit dem Internet vorangeht. Ja. Und naja, klar. Also ich meine, man muss sich das auch mal vorstellen, was das für Zeitspannen sind. 28 Jahre. 28 Jahre. Irre, oder? Mir kommt es irgendwie vor, als ob das gestern gewesen wäre. Ja, ja, klar, ne? Ja, okay, also, und am Schluss von der Rios Wochensicht habe ich mir immer noch ein Glas, so ein kleines Kuriosum für euch. The Big Bang Theory, wenn euch das etwas sagt, beweist, ja, für die Zweifler der Cloud, dass man alles auch online machen kann. Alles. Und ich meine alles. Ja. Schaut euch mal die Videosequenz an. Ist verlinkt hier in den Shownotes, in den Beschreibungen des Podcasts. Und damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht. Ich sag euch gleich, wo ihr die Sachen herkriegt. Zunächst mal könnt ihr mich finden unter Google Plus, Rios Wochensicht, einfach oben das Such Rios Wochensicht eingeben und dort findet ihr dann gleich das entsprechende vorgegebene Ding. Dann könnt ihr mal eine E-Mail schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Und dort auf dieser Domain findet ihr auch alle Links und Informationen, eben auch den Link zu diesem genialen Video. Ja. Das ist dann eben wochensicht.thenetcast.com und bitte immer an die Mehrzahl denken, ja. Thenetcast.com, schon kommt ihr irgendwo anders heraus. Keine Ahnung habt, ja. Für diese Domain kann ich auch nichts, ne? Die gehört mir nicht. Ja, genau. Und soll ich eigentlich meinen Twitter-Account nochmal erwähnen? Ja, @rio. Ja, ich weiß nicht, ich mache so gut wie nichts mehr dort. Ja, also bitte, wenn ihr mich erreichen wollt, einfach unter Google Plus gehen. Da findet ihr mich dann auch unter Rio Cook. Und damit sag ich, habt eine schöne Woche. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche wieder. Tschüss!